Deutschlandfunk Soundcheck. Kaum angestaubt und schon wieder da. Musik der 80er Jahre. Nach wie vor Thomas Alban am Mikrofon. Scheiß ich auf Tränen und Kleidermann. Dann wird für den, der mit Duden feischt, das Leben zart wie Pudenfleisch. Ja, dann ist Schluss mit Einsamkeit, weil dann hat nie keiner Zeit. Dann ist mir nichts meiner Leid, zu zweit kommen nach dem Job die Feinarbeit. Lobbys gibt es viele, für das Hobby namens Liebe. Und mein Leben ist halt warten auf die Gelegenheit wie Diebe. Irgendwann ist sie da, irgendwo finde ich sie bestimmt. Und die hast dann in sich und zwar doppelt mit dem Kind. Irgendwie fängen machen, irgendwo die Zukunft da. Yeah. Das war dann wohl echt eine recht eigene und erfolgreiche Neubearbeitung des Nena-Hits Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann von den absoluten Beginnern aus Hamburg. Auch zu finden auf der CD, das gab's nur einmal. Nena war ja in den 80er Jahren international erfolgreich, vor allem mit 99 Luftballons. Der englischen Version hatte sie einen Mega-Hit gelandet, dass die amerikanische Band Goldfinger den etwas verpunkt hat, war dann wirklich nichts Neues, denn einige Punkbands zuvor sind auch schon auf die Idee gekommen, aber seltsamerweise kam Goldfinger mit ihrer Version zur rechten Zeit. Shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky, 99 red balloons go pop. Stays with you until light brings a cool empty silence. The warmth of your hand in a cold gray sky, it fades to the distance. Has gone only you and I. It means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna. Es scheint zum guten Ton einer angesagten Rockband zu gehören, mindestens einen Song aus den 80ern im Repertoire zu haben. So auch die schwedischen Clawfinger mit ihrer Rockversion des Ultravox-Klassikers Vienna vom Album A Whole Lot of Nothing, das im letzten Jahr erschien. Ungebrochen ist der Trend, Stücke der englischen Depeche Mode zu covern. Es gibt schon einige Sampler auf dem Markt, wo Bands wirklich nur ausschließlich Stücke dieser englischen Erfolgsband covern. Mit der Beste erschien 98 Music for the Masses, auf dem The Cure, Smashing Pumpkins und viele andere ihre speziellen Depeche Mode Songs covern. Gerade aus den 80ern gab es da ja eine Menge Material. Zum Beispiel Everything Counts, hier in der 98er Version von Meat Beat Manifesto. Gerade die ganz junge Generation von Techno-DJs und House-Produzenten haben die 80er wiederentdeckt und sorgen durch Neuanspielungen und Sampling für Aha-Momente. Die folgende Version ist vom Original fast kaum zu unterscheiden. Madonna's Like a Prayer hier in der Version von Madhouse, die sich wohl eh der Frühgeschichte von Madonna gewidmet haben. Call my name. sound of a window. Then you shock you, a crescendo. Annie, give me show a bombing. Let the blood stains on the carpet. And then you ran into the bedroom. You were swept down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Die amerikanischen Alien Ant Farm gerade mit der recht eigenen Coverversion des Michael Jackson-Hits Smooth Criminal bekannt geworden. Unter Produzenten gilt die Regel, sobald man an einer Coverversion sitzt, gilt Schweigepflicht, denn jeder andere Produzent kann auch auf die Idee kommen. Der deutsche Sven Schumacher hat den Icehouse-Hit Hey Little Girl neu eingespielt und fast 1:1 wirklich interpretiert. Kurz darauf erschien eine Dancefloor-Version dieses 80er-Hits. Richtig erfolgreich war allerdings keine der neueren Versionen. Hören wir die von Sven Schumacher. Turn to know. gab Künstler in den 80er Jahren, die ihrer Zeit weit voraus waren. Einer von ihnen, Laurie Anderson. Performance, elektronische Klänge, Textwelten, das alles schien damals schon viel eher in die Welt von heute zu passen. Selbst die Coverversion von Institute of Love, die fast 20 Jahre später kam, macht klar, dass das Original von 82 nichts Angestaubtes hat. Warum? Die Institute of Love-Version ist dem Original sehr ähnlich. Hören wir Institute of Love mit Aus Superman. Was anders zu machen, das dachten sich wohl die amerikanischen Fun-Loving Criminals. Das Rock- und Groove-Kollektiv hatte immer schon Ohren in den verschiedenen Genres zeitgenössischer Musik. So auch Hip-Hop und Rap. Ende der 80er hatten Eric B. und Rakim einen Hit mit dem Song Microphone Fiend, den dann die Fun-Loving Criminals in diesem Jahrtausend sehr Fun-Loving Criminals-like interpretierten. was a fiend. Before I became a teen, I melted microphones or silicones or ice cream music orientated. So when hip hop was originated, fitted like pieces of puzzles, complicated. Cause I grabbed the mic and tried to say yes, y'all. They tried to take it and say that I'm too small. Cool, cool. Cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull the plug, then I jet. And I jet to the lab without a mic to grab. So then I add all the rhymes I had, one after the other one. Then I make another one to diss the opposite that asked if the brother's done. I get a craving for a fiend for nicotine, but I don't need a cigarette, know what I mean? I'm raging, ripping up the stage and don't it sound amazing? Cause every rhyme is made in, thought of, cause a sort of an addiction. Magnetized by the mixing, vocals, vocabulary, and versions just stuck in. The mic is a drain, no volcanoes erupting. Rhymes overflowing, gradually growing. Everything is written in a code so we can coincide. My thoughts to guide. The invincible microphone fiend Rakim. Spread the word, cause he's in. E-F-F-E-C-T. A smooth operator operating correctly. But back to the problem, I gotta have it. I ain't no solving it. Silly rabbit, the prescription is a hyper tune that's throwing in. I fiend for a microphone like heroin. Soon as the bass kicks, I need a fix. So give me a stage and a mic and a mix, and I'll put you in the mood. Or is it a state of unaware? It's it's the reanimator. A menace to a microphone, the lethal weapon or assassinator. If the people ain't stepping, you see a part of me you never seen. When I'm fiending for a microphone, I'm a microphone fiend. After 12, I'm worse than a gremlin. Feed me hip-hop and I start trembling. It's the thrill of suspense, it's intense, you're horrified. But this ain't the cinemas of tales from the dark side. By any means necessary, this is what had to be done. Make way, cause here I come. Cause material. Call imperial. It's a must that I bust any mic you hand to me. It's inherited, it runs in the family. See, I wrote the rhyme that broke the bull's back. And if you sew them up, I carry a full pack. Now I don't wanna have to let off. You should have kept off. It didn't keep the stage warm. So step off, step off. Ladies and gentlemen, you're about to see a pastime hobby about to be taken to the maximum. I can't relax, see I'm hype as a hypochondriac. Cause the rap be one hell of an antidote. Something you can't smoke, more than dope. You try to move away but you can't, you're broke. More than cracked up, you should have backed up. But those who act up need to be more than smacked up. Any entertainer, I got a torture chamber. One on one, and I'm the remainder. So close your eyes and hold your breath, and I'ma hit you with the blow of death. Before you go, you remember your scene. The fiend for a microphone, I'm the microphone fiend. The microphone fiend. The pain you drive in the heart of me, the love we share. Marilyn Manson ist Spezialist, wenn es darum geht, Hits der 80er wieder erfolgreich in die Jetztzeit zu holen. Selbst Mark Almond hat während des Softcell-Konzertes in München diesen Song als einen Song von Marilyn Manson ausgegeben. Tainted Love im Original von Ed Cobb in den 80ern, der Hit von Softcell, 20 Jahre später wieder erfolgreich mit Marilyn Manson. Von Sting haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Wie oft sind Police-Stücke neu interpretiert worden? Vom 80er-Sting-Song Roxanne ist eine interessante Version von George Michael erschienen, vom 99er-Album Songs from the Last Century. Hier ist die Nachtclub-Variante von Roxanne. Als er sich von Depeche Mode lossagte, um seine Pop-Ideen zu verwirklichen, gründete Vince Clark Erasure. Die Gruppe ist zwar lange nicht so erfolgreich gewesen, aber Erasure hatte ihre kleinen Hits. 1988 erschien A Little Respect und schaffte es immerhin bis Platz 4 der englischen Charts. Ausgerechnet die amerikanische Gruppe Wheaties coverte diesen Song im letzten Jahr als Nachfolgesong zu ihrem großen Hit Teenage Dirtbag. Try to discover a little something to make me sweeter. Oh, make me refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, give me those kisses, give me respect to me. And if I should fall, das war es auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in dem es heute um Neuversionen von Songs aus den 80ern ging. Jetzt haben wir so viel Coverversionen gehört, jetzt ist es Zeit für ein Original aus den 80ern, das bestimmt auch bald gecovert wird. Johnny Hates Jazz mit Shattered Dreams. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern.